in Hegli-Stadt hüpft man auf und ab und man trifft ganz viele Helden. Jeder hilft dir hier, lacht und spielt mit dir. Hier triffst du ganz viele Helden. Ubi, Wayne, Twinkle, Kip und Friends sind immer mit dabei. Sollen wir dir die Helden zeigen, wen, warum und wann? Dann komm nach Hegli-Stadt und hüpf auf und ab. Wir zeigen dir unsere Helden. Jeder hilft dir hier, lacht und spielt mit dir. Hier triffst du ganz viele Helden. Spielen kannst du hier, lernen so wie wir, mit unseren Hegli-Stadt-Helden.